Durch Bodenbefunde ist bekanntlich festgestellt worden, dass unsere Vorfahren schon 1000 Jahre vor Tacitus zur Bronzezeit feste Dorfsiedlungen kannten, dass sie auf hoher Kulturstufe stehende Ackerbauer waren, die bereits in der Bronzezeit den Räderpflug verwendeten, während die Römer sich noch mit dem steinzeitlichen Hackenpflug behalfen. Seit der Bronzezeit zeigt sich keinerlei Kultureinschnitt, also haben die Bewohner seit diesen Zeiten nicht mehr gewechselt. Hätte Tacitus mit seiner Germania-Schilderei recht, so müssten sich also unsere Vorfahren seit der Bronzezeit von einer schon beachtlichen Kulturstufe nicht nur nicht höher entwickelt, sondern im Gegenteil, sie müssten sich langsam aber beständig wieder herabentwickelt haben, bis auf die Stufe halbwilder Volksstämme. Eine solche Herabentwicklung aber lassen wir uns von niemandem vorreden, am allerwenigsten von einer Schrift, die sich Germania betitelt und angeblich die echte, alte, unangetastete Arbeit des Tacitus sein soll. Denn sonderbar, so sicher den Fachleuten die Verfasserschaft des Tacitus an der vorgeblichen Germania auch gilt, bewiesen hat bis heute noch kein Mensch, dass wirklich die Germania, wie sie vorliegt, eben die echte, unversehrte Quelle des Tacitus darstellt. Man ist hier lediglich guten Glaubens, haben doch die vielen Fachleute in früheren Zeiten diesen Glauben auch gehabt. Aber die Autorschaft des Tacitus an der vorliegenden Schrift überhaupt beweisen? Nein, daran hat noch kein Fachmann im geringsten gedacht. Und dabei hängt doch von diesem Beweise alles ab. Man beweise uns also bitte erst, dass die heute vorliegende, sich Germania betitelnde Schrift wirklich von Tacitus geschrieben wurde. Die Tatsache nämlich, dass die Germania nun schon mehrere Jahrhunderte hindurch unter diesem Verfassernamen segeln durfte, beweist durchaus noch nicht, dass diese Quelle auch tatsächlich von dem römischen Autor Tacitus herrührt. Diese Tatsache beweist nur wieder einmal die fast unerschütterliche Autoritätsgläubigkeit der zünftigen Fachleute gegenüber den papiernen Überlieferungen. Um es noch einmal zu betonen, es handelt sich um die Frage, ob die Germania in ihrer heutigen Fassung, so wie sie uns überliefert wurde, das echte, aus dem Jahre 98 stammende Werk des Römers Tacitus sein kann oder nicht. Ich werde im Folgenden den Beweis liefern, die uns vorliegende Fassung der Germania stellt eine planmäßige Fälschung aus der spätmittelalterlichen Fälscherwerkstatt dar. Erstens, Entstehungsweise der Germania. Indem wir vorerst die hergebrachte Ansicht von der Autorschaft des Tacitus gelten lassen wollen, fragen wir bei den Historikern an, was sie uns über die Entstehungsweise des Werkes sowie über seine allgemeine Anlage und die Bedeutung und Eigentümlichkeiten zu melden in der Lage sind. Ungemein gründlich hat man ja die Germania bis in alle Ecken und Winkel untersucht und aus der Schöpfung Schlüsse auf ihren Schöpfer ziehen können. Mit aller erdenklichen Schärfe ihrer relativen Scheinkritik haben die Fachleute unsere wertvolle Quelle sondiert. Hören wir ihre Ergebnisse in einer kleinen, aber charakteristischen Auswahl. Als Geschichtsschreiber befleißigte er, Tacitus, sich bei aller Wahrheitsliebe nicht eigentlich der peinlichen Erforschung des Tatsächlichen bis ins Kleinste. Vielmehr ist es in erster Linie ein scharfsichtiger Menschen- und Seelenkenner und ein raffinierter Stilist. Tacitus ist in der Hauptsache von seinen Vorgängern abhängig, er ist als Künstler, nicht als Geschichtsforscher zu bewerten. Einem so gründlichen Forscher wie Norden mussten eine Reihe geradezu überraschender Berührungen zwischen Angaben des Tacitus und denen bestimmter griechischer Autoren des 5. Jahrhunderts vor Christus von ganz anderen Völkern auffallen. Raschwal erklärt Tacitus für einen oberflächlichen und kritiklosen Kompilator. Fram kommt bezüglich der staatsrechtlichen Begriffe in der Germania zu dem Resultat, Tacitus arbeitet ausschließlich mit einem Material, das von einer Feder in die andere geflossen war. Norden stellt fest, dass der gesamte Inhalt des vierten tazitäischen Kapitels bis auf zahlreiche Worte hinein der Gedankenwelt eines Poseidonius entstammt, und zwar ist die Darstellung, die dieser von den Nordvölkern der Skythen und Kelten gegeben hatte, auf die Germanen übertragen worden. Über die Arbeitsweise des Autors der Germania ergibt sich, bereits aus dieser kleinen Zusammenstellung von Ergebnissen, die auch jede erneute Untersuchung bestätigt, eine überraschende Entdeckung. Der Germania Tacitus zeigt sowohl in formaler, also stilistischer, als auch in materieller, also sachkundlicher Hinsicht, eine geradezu sklavische Abhängigkeit von einer stattlichen Reihe anderer römischer und griechischer Schriftsteller. Tacitus ist wirklich in der Hauptsache von Vorgängern abhängig. Als solche Vorgänger und Vorbilder Römer und Griechen hat man unter anderem ermittelt Herodot, Strabo, Mela, Poseidonius, Plinius, Livius, Caesar, Sallust. Von Sallust ist unser vorgeblicher Tacitus besonders hinsichtlich der formalen Elemente Stil, Satzbau, grammatikalisch abhängig. Und zwar handelt es sich nicht etwa um rein zufällige Anklänge, nein. Für Tacitus hat unzweifelhaft die Sprache Sallusts das reichhaltigste Mittel der Darstellung geboten. Es finden sich gewisse Eigentümlichkeiten des Sprachgebrauches nur bei Sallust und Tacitus. Sogar seine eingestreuten Sentenzen hat er von Sallust entlehnt. Der raffinierte Stilist zeigt sich also bei unserem Tacitus in der Raffinesse, einen anderen Schriftsteller geschickt auszuplündern.